unsere Kleine auf der großen, weiten Welt. Unsere Kleine auf die Kleine, wenn er auf den Kopf sich stellt. Und wenn der ganze Schnee verbrennt, dann weiß ein jeder, der uns kennt, uns kann die ganze Welt. Aber erst wenn es uns gefällt, uns kann die ganze Welt. Aber erst wenn es uns gefällt, uns kann keiner, uns kann keiner, denn dafür sind wir bekannt. Uns kann keiner, mag es einer, ja, dann wackelt hier die Wand. Wer sich noch dagegen stemmt, der kriegt den Schlag und steht im Hemd. Uns kann die ganze Welt. Aber erst wenn's uns gefällt, uns kann die ganze Welt. Aber erst wenn's uns gefällt, uns kann keiner, uns kann keiner. Das soll die Parole sein. Unsere Kleine auf der ganzen Erde klein und bringt uns einer erst in Sonnen, dann singen wir noch mal.